Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Manöver fänden bis Samstag auf Übungsplätzen im südlichen Wehrbezirk, im Schwarzen und im Kaspischen Meer statt. Neue Militärtechnik und neue Kommandosysteme würden dabei getestet. Auch Flugzeuge und Schiffe sollen an den Übungen teilnehmen. Ende August hatte bereits Präsident Putin in einem nicht angekündigten Großmanöver die Einsatzbereitschaft der Armee fast landesweit überprüfen lassen. Zum südlichen Wehrbezirk, in dem die Übungen derzeit laufen, gehört auch die Krim, die Russland vor mehr als 2 Jahren besetzt und annektiert hatte. Die ukrainische Regierung kritisiert die russischen Manöver deshalb besonders scharf. Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes warf Russland vor, auf der Krim und auch an anderen Orten mehr Soldaten zusammengezogen zu haben, als offiziell bekannt gegeben. Eine Eskalation oder sogar eine offene Aggression sei nicht auszuschließen, sagte der Sprecher in Kiew. Heikel sei, dass es auf der Krim derzeit keine Mechanismen oder unabhängigen Organisationen gebe, um Truppenbewegungen dort kontrollieren zu können.